Abschnitt 3 aus Im Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil, drittes Kapitel. Ich kam jetzt zu dem festen Entschluss, mir ein Reitpferd anzuschaffen. Nie hatte ich, außer im Zirkus, eine so tolle, freie, prächtige Reitkunst gesehen, wie sie diese malerisch gekleideten Mexikaner, Kalifornier und mexikanisierten Amerikaner in Carson Tag für Tag zum Besten gaben. Wie die ritten! Nur ein klein wenig nach vorn gebeugt, fegten sie durch die Straßen wie der Wind. Die breite Krempe ihres Schlapphutes stand kerzengerade in die Höhe und sie schwangen die lange Riata über dem Kopfe. Eine Minute darauf waren sie nur noch ein Staubwölkchen, weit draußen in der Wüste. Beim Traben waren sie stolz und anmutig auf dem Pferde, als wären sie mit demselben verwachsen und hopften nicht auf und nieder nach der albernen Manier der Reitschulen. Ich hatte bald ein Pferd von einer Kuh unterscheiden gelernt und brannte vor Begier, noch mehr zu können. Ich war entschlossen, mir ein Pferd zu kaufen. Während dieser Gedanke mir im Kopf herumschwirrte, kam der Auktionator auf einem schwarzen Tiere über die Plaza gejagt. Es war höckerig und eckig wie ein Kamel und auch ebenso hässlich. Allein es wurde versteigert. Zum dritten Mal 22. Pferd, Sattel und Zügel für $22, meine Herren. Und da konnte ich kaum widerstehen. Ein unbekannter Mann, wie sich später zeigte, war es der Bruder des Auktionators, bemerkte meine sehnsüchtigen Blicke und meinte, das sei doch für den Preis ein ganz respektables Pferd. Der Sattel, fügte er bei, sei allein das Geld wert. Es war ein spanischer Sattel mit gewichtigen Tapidaros und mit dem plumpen Überzug von Sohlenleder unaussprechlichen Namens. Ich sagte, ich hätte halb und halb Lust zu bieten. Darauf sah mich der Mensch mit seinen stechenden Augen an, als wollte er prüfen, wes Geistes Kind ich sei. Doch ließ ich jeden Verdacht fallen, als er sprach, denn sein Wesen war voll argloser Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit. »Ich kenne dieses Pferd, kenne es genau«, sagte er. »Sie sind ein Fremder dem Anschein nach, und so können Sie vielleicht meinen, es sei ein amerikanisches Pferd, aber ich versichere Sie, das ist nicht der Fall. Es ist durchaus nichts dergleichen. Es ist, entschuldigen Sie, wenn ich leise spreche, es sind noch mehr Leute um den Weg. Es ist ohne den allermindesten Zweifel ein echter mexikanischer Stöpsel.« Ich wusste allerdings nicht, was ein echter mexikanischer Stöpsel war. Allein es lag etwas so Besonderes in der Art, wie der Mann das sagte, dass ich mir im Stillen gelobte, ich müsse einen echten mexikanischen Stöpsel haben und sollte es mein Leben gelten. »Hat es sonst noch Vorzüge?«, forschte ich mit unsicherer Stimme, indem ich meine Ungeduld nach Kräften zu bemeistern suchte. Er fasste mit einem Finger in die Tasche meines Wollhemdes, zog mich beiseite und flüsterte mir mit Nachdruck ins Ohr. Er ist im Bocken jedem über in ganz Amerika. Zum dritten Mal. $24,5, meine Herr. 27, schrie ich wie toll. Gehört Ihnen, erklärte der Auktionator, und damit übergab er mir den echten mexikanischen Stöpsel. Ich vermochte kaum, meinen Jubel zurückzuhalten, bezahlte das Geld und stellte das Tier in den benachbarten Mietstall ein, damit es etwas zu fressen bekomme und sich ausruhe. Am Nachmittag nahm ich das Geschöpf mit auf die Plaza, wo ein paar Leute es an Kopf und Schwanz festhielten, während ich aufstieg. Sobald sie losließen, stellte der Gaul seine vier Füße dicht zusammen, senkte den Rücken und wölbte ihn dann wieder plötzlich, so dass er mich 3 oder 4 Fuß hoch in die Luft hinaufschnellte. Ich kam ganz senkrecht wieder herunter, mitten in den Sattel, flog aber augenblicklich wieder in die Höhe und wäre fast auf den hohen Sattelknopf gekommen, schoss dann ein drittes Mal empor und kam jetzt auf den Hals des Gaules zu sitzen. Alles im Verlauf von 3 oder 4 Sekunden. Nun bäumte er sich und stand fast kerzengerade auf den Hinterbeinen, während ich mich verzweifelt an seinen mageren Hals anklammerte und so in den Sattel zurückrutschte. Kaum stand er wieder auf allen Vieren, so hob er sofort die Hinterbeine und stellte sich auf die Vorderbeine, während er mit jenen ausschlug, als wollte er dem Himmel eins versetzen. Sodann begann er abermals Flugübungen mit mir anzustellen. Als ich das dritte Mal emporschnellte, hörte ich, wie ein Fremder sagte: »Oh, aber der kann einmal bocken.« Ich schwebte noch in der Luft, als jemand dem Gaul einen schallenden Hieb mit einem Lederriemen gab, und als ich wieder herunterkam, war der echte mexikanische Stöpsel nicht mehr da. Ein junger Kalifornier nagte ihm nach, fing ihn ein und fragte, ob er einen Ritt mit ihm machen dürfe. Ich gestattete ihm diesen Hochgenuss. Er bestieg den echten und flog ebenfalls einmal in die Höhe, rannte ihm aber, wie er herunterkam, die Sporen in die Rippen, worauf der Gaul davonging wie ein Telegramm. Er schwebte über 3 Zäune wie ein Vogel und verschwand auf der Straße nach dem Washoe-Tal. Ich ließ mich mit einem Seufzer auf einen Stein nieder und suchte unwillkürlich mit der einen Hand die Stirn, mit der anderen den Magen. Ich glaube, ich hatte noch nie die Unzulänglichkeit der menschlichen Maschinerie so gründlich erkannt. Denn ich hätte mindestens eine oder zwei Hände mehr haben sollen, um sie noch an andere Stellen halten zu können. Keine Feder kann beschreiben, wie ich zusammengeschüttelt war. Keine Einbildungskraft reicht hin, um sich vorzustellen, wie ich gänzlich aus dem Leim gegangen, innerlich und äußerlich zerrissen, zerfahren und durch gerüttelt war. Es hatte sich indes eine teilnehmende Schar um mich gesammelt und ein Mann von ältlichem Aussehen spendete mir den Trost: »Fremder, Sie sind hereingefallen. Jeder Mann in diesem Neste kennt dieses Pferd. Jedes Kind, jeder Indianer hätte Ihnen sagen können, dass es bocken würde. Es ist im Bocken der schlimmste Teufel in ganz Amerika. Hören Sie, was ich sage. Ich bin Curry, der alte Curry, der alte Abe Curry. Der Gaul ist ein echter mexikanischer Stöpsel durch und durch und dazu noch ein ungewöhnlich niederträchtiger. Ei, Sie tausend Zapperlott, wenn Sie es gescheit angegriffen hätten, so hätten Sie vielleicht ein amerikanisches Pferd für weit weniger kriegen können, als Sie für die elende, alte, fremde Krake bezahlt haben. Ich sagte keine Silbe, aber ich nahm mir im Stillen vor, falls der Bruder des Auktionators während meines Aufenthalts im Lande zu Grabe getragen werden sollte, alle anderen Vergnügungen zu verschieben, um dieses Begräbnis nicht zu versäumen. Nach einem Galopp von 16 Meilen kamen der kalifornische Jüngling und der echte mexikanische Stöpsel wieder in die Stadt gejagt. Die Schaumflocken flogen um sie herum, wie um das Flugwasser, das vor einem Wirbelsturm dahertreibt. Mit einem letzten Satz, den sie über einen Schubkarren und einen Chinesen wegmachten, warfen sie vor dem Ranch Anker. Dieses Keuchen und Schnauben, wie die roten Nüstern des Pferdes arbeiteten und seine wilden Augen blitzten. Aber war der störrische Gaul etwa geduckt? Nein, wahrhaftig nicht. Seine Herrlichkeit, der Sprecher des Hauses, glaubte das und wollte auf ihm nach dem Kapitol, Regierungsgebäude, reiten. Allein sogleich machte das Geschöpf einen Satz über einen Haufen Telegrafenstangen weg, halb so hoch wie eine Kirche, und den Weg nach dem Kapitol, 1¾ Meilen, flog es anstatt zu laufen. Das heißt, es sauste schnurgerade über alles hinweg, indem es Zäune und Gräben den Krümmungen der Straße vorzog. Als der Sprecher nach dem Kapitol gelangte, war er weit mehr in der Luft gewesen als auf dem Pferderücken und meinte, ihm sei zumute, als habe er die Tour auf einem Kometen gemacht. Abends kam der Sprecher zu Fuß nach Hause und ließ den echten hinter einem Steinwagen angebunden stehen. Tags darauf überließ ich das Tier dem Sekretär des Hauses zu einem Ritt nach der 6 Meilen entfernten Silbergrube von Dana. Auch er kam, um sich Bewegung zu machen, zu Fuß zurück und ließ das Pferd angebunden stehen. Ich mochte den Gaul leihen, wem ich wollte. Alle kamen zu Fuß zurück. Alle meinten, es fehle ihnen sonst an der nötigen Bewegung. Trotzdem borgte ich ihn fortwährend jedem, der ihn haben wollte. Ich dachte, wenn der Gaul sich dabei einen Schaden täte, könnte ich ihn dem Betreffenden aufhalsen oder er bräche das Genick, dann müsse mir der Reiter den Wert ersetzen. Es passierte ihm jedoch nicht das Geringste. Er lieferte Stückchen, die noch nie ein Pferd geleistet hat, ohne Hals und Bein zu brechen. Aber er kam immer mit heiler Haut davon. Tag für Tag unternahm er Sachen, die man sonst für unmöglich hielt, setzte aber alles durch. Manchmal verrechnete er sich allerdings ein klein wenig und brachte den Reiter in Schaden, aber ihm selbst wurde nie ein Haar gekrümmt. Natürlich hatte ich längst den Versuch gemacht, ihn zu verkaufen, doch fand dieses naive Unternehmen sehr wenig Anklang. 4 Tage lang raste der Auktionator auf ihm in den Straßen auf und ab, wobei er die Leute auseinanderjagte, den Verkehr störte und Kinder zu Boden ritt, ohne irgendein Gebot zu erhalten. Wenigstens kein anderes als die $18, die ein von ihm gedungener, notorisch vermögensloser Bummler bot. Die Leute lachten nur in aller Freundlichkeit, bezwangen aber ihre Kauflust, falls eine solche überhaupt bei ihnen vorlag. Darauf behändigte mir der Auktionator seine Rechnung und zog den Gaul vom Markte zurück. Nun suchten wir denselben aus freier Hand loszuschlagen, indem wir ihn mit Verlust gegen ausrangierte Grabsteine, altes Eisen, Mäßigkeitstraktätchen, kurz gegen irgendwelche Ware in Tausch anboten. Allein die Eigentümer so schöner Sachen waren auf ihrer Hut und aus dem Geschäft wurde nichts. Nie mehr machte ich den Versuch, den Gaul zu reiten. Für einen Menschen wie ich, der nur über Brüche, innere Schäden und dergleichen zu klagen hatte, reichte das Gehen zur Bewegung vollständig hin. Endlich versuchte ich, ihn zu verschenken, aber auch das verfing nicht. Die Leute meinten, an der Meeresküste seien die Erdbeben billig genug zu haben. Sie wollten sich nicht selber eins anschaffen. Zuletzt verfiel ich darauf, ihn dem Gouverneur zum Gebrauch für die Brigade anzubieten. Im ersten Augenblick leuchtete sein Gesicht vor Begier auf, nahm aber bald wieder einen gleichgültigeren Ausdruck an. Er meinte, die Sache wäre denn doch gar zu durchsichtig. Gerade um diese Zeit brachte der Inhaber des Mietstalles mir seine Rechnung für 6-wöchige Pflege des Gauls. Stallraum $15, Heu 250. Der echte mexikanische Stöpsel hatte eine Tonne Heu gefressen und der Mann behauptete, wenn er ihm den Willen gelassen hätte, würde er wohl 100 Tonnen aufgefressen haben. Ich will hier in allem Ernste bemerken, dass der gewöhnliche Preis des Heus während dieses und eines Teils des folgenden Jahres wirklich $250 die Tonne betrug. Im vergangenen Jahre hatte die Tonne bisweilen $500 in Gold gekostet und im Winter vorher war der Artikel so knapp, dass kleine Vorräte gelegentlich $800 die Tonne eingebracht hatten. Die Folgen lassen sich leicht erraten. Die Leute trieben ihr Vieh hinaus und überließen es dem Hungertode. Noch ehe der Frühling ins Land kam, waren die Täler von Carson und Eagle mit dem Leichnamen der Tiere förmlich übersät. Jeder alte Ansiedler wird dies bestätigen. Ich ermöglichte es, die Milchstallrechnung zu zahlen, und noch am selben Tage schenkte ich den echten mexikanischen Stöpsel einem vorüberziehenden Auswanderer aus Arkansas. Ende von Abschnitt 3.